stranden vermisst, denk dran, du bist nicht allein. Ich werde bei dir sein, wenn auch mal Regen fällt, wenn's kalt wird in deiner Welt, da ist jemand für dich da. Es gibt für mich im Leben nur noch dich. Wenn alles auch vergeht, die Liebe nicht. Ich halt zu dir. Ich bin und bleibe dir für immer treu. Das, was ich für dich fühl, geht nie vorbei. Egal was auch geschieht, ich auch manchmal friert, kein Weg aus der Kälte führt, dann glaub ganz, ganz fest daran, dass Liebe heilen kann. Ich halt zu dir, auch wenn die ganze Welt zusammenbricht. Es gibt für mich im Leben nur noch dich, wenn alles auch vergeht, die Liebe nicht. Ich halt zu dir, ich bin und bleibe dir für immer treu. Das, was ich für dich fühl, geht nie vorbei. Egal was auch geschieht, ich halt zu dir. Das, was ich für dich fühl, geht nie.